asphaltiert. Die Straßen sind mit Lust beschmiert. Die Straßen sind mit Chancen dekoriert. Du musst nur gehen. Sind mit Chancen dekoriert. Du musst nur gehen.